Deutschland gehört zu den armen Reichen. Was die Deutschen auf der hohen Kante haben, abzüglich der Schulden also, ihr sogenanntes Nettogeldvermögen, beläuft sich auf knapp 48.000 Euro pro Kopf. Das ist Platz 18 unter den reichsten 20 Ländern. Auf diesem Platz klebt Deutschland fest. Auf Rang 18 von 20 standen die Deutschen mit ihrem Geldvermögen auch schon im Jahr 2000. Darüber kann man im europäischen Vergleich nicht meckern. Italien etwa ist in dieser Zeit um 9 Plätze abgerutscht. Aber auch Frankreich hat 7 Stellen verloren. Hier zeigt sich also doch die sehr, sehr schwache volkswirtschaftliche Entwicklung, die eben mit geringem Beschäftigungswachstum, schwachen Einkommensentwicklungen, aber auch einem Nachhinken der Börsen etc. etc. einherging. So Michael Heise, Chefvolkswirt der Allianzversicherung im heute Vormittag vorgelegten Weltreichtumsrapport. Dass Deutschland nicht automatisch nach oben gerutscht ist, hängt damit zusammen, dass neue reiche Länder dazugekommen oder im Rang aufgestiegen sind. Taiwan etwa, Singapur, auch Schweden und Dänemark. Ganz oben bleiben unangefochten die Schweiz und die Vereinigten Staaten von Amerika, deren Einwohner besitzen knapp das Vierfache des Geldvermögens der Deutschen. Das liegt aber vor allem an der unterschiedlichen Altersvorsorge, während die Amerikaner Geld ansparen müssen, um davon im Alter zu leben, also ein Geldvermögen schaffen und es dann verzehren, ist dafür in Deutschland in hohem Maße die staatliche Rentenversicherung zuständig. Die aber funktioniert ohne angesammelte Kapitalien, weil die aktuellen Beitragszahler die Renten der Pensionäre aufbringen. Und außerdem liegt Deutschland unter den G20 der Reichen nur auf Rang 18 wegen der deutsch-deutschen Einheit. Es sind 16 Millionen Menschen dazugekommen, die ein sehr, sehr geringes Nettogeldvermögen besaßen. Und insofern hat das die Werte gedrückt. Und der Vermögensbildungsprozess kommt gut voran in den ostdeutschen Bundesländern, aber es ist natürlich immer noch auf niedrigem Niveau als im Westen. So eine Vermögensbildung dauert eben Jahrzehnte und Generationen. Das zeigt sich auch bei der Vermögensverteilung. Die Mittelschicht verfügt hierzulande nur über 40% am gesamten Geldvermögen. Der größere Rest, 60%, gehört den reichsten 10% der Bevölkerung. Das spricht für eine eher schiefe Vermögensverteilung in Deutschland, sagt Allianz-Chef Volkswirt Michael Heise und erklärt: Auch das hängt in starkem Maße mit der deutschen Vereinigung zusammen. 16 Millionen Menschen, die der unteren Vermögensklasse zuzuordnen waren, die wachsen langsam hoch, aber es dauert eben seine Zeit. Deswegen ist die Mitte in Deutschland bei den Vermögen eben nicht stark ausgeprägt. Was würde helfen? Die Vermögensverwalter der Allianz sind nicht durch linkspolitische Radikalität bekannt. Ihnen würde es schon genügen, wenn die Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank ein Ende hätte und die Vermögen dann wieder aus sich heraus mit Zins und Zinseszins wachsen könnten.